Meine Zuhörer, Zentrum der weiten Landschaft von Schuberts Es-Dur-Trio, Opus 100, ist das Andante con moto, der zweite Satz mit seinen Akkordrepetitionen. Gleichsam auf dem Weg dorthin zu diesem Zentrum befindet sich das zweite Thema des ersten Satzes. Das auf den zweiten Satz folgende Scherzo und das Rondo kommen dagegen von dort, von der Zentrale sozusagen, her. Das Scherzo entwickelt aus der Tonrepetition einen kanonischen Tanz. Der Trio-Mittelteil dieses Scherzos arbeitet mit wuchtigen Akkordrepetitionen, aber auch direkt mit den Rhythmen des ersten Satz-Seitenthemas. Rondo endlich, dem Finalsatz, sind Varianten des Zentralthemas auf allen rhythmischen Ebenen tätig, zum Beispiel. Und am Ende fällt dann dieses Finale dem zentralen Gedanken des Ganzen, nämlich dem Thema des zweiten Satzes, gänzlich wieder anheim. Musik Auf ein Motto also, nämlich auf das Thema des zweiten Satzes, sind insgeheim alle Sätze bezogen und dieser Einfall atmet die Atmosphäre der Winterreise. Es sind ja nicht nur jene Schritte, jene Akkordrepetitionen, die das Zentralthema des Trios dem ersten Winterreisenlied annähern, sondern es ist auch die Harmonik. Das Vorspiel zur Winterreise kadenziert wieder und wieder zur Tonika. Ähnlich bleibt auch die erste Phase des zweiten Satzthemas dieses Trios im Banne der Tonika. Und eben diese Tatsache, dass die Harmonik gleichsam nicht von der Tonika loskommt, bestimmt den Ausdruck beider Stellen, gleichsam den eines »So ist es«, eines Urteils, gegen das es keine Berufung gibt. Wenn dann im zweiten Teil das Thema sich endlich zur Dominante wendet, dann erlischt die Musik nahezu im fahlen Unisono-Klang, ehe die dritte Melodiephase nach vergeblichen Aufschwüngen abermals wieder in den Grundklang zurücksinkt. Das bedeutet nun keineswegs, dass diese Musik bloß in einer einzigen Ausdrucksregion verweilt, sondern nur, dass ein reiches Spektrum verschiedenster Charaktere und Stimmungen sich um dieses Zentrum herum ordnet. Im Bild dieses einzelnen Werkes erscheint die Figur, erscheinen die Archetypen des ganzen Schubertschen Musikdenkens überhaupt. Hören Sie hier den ersten Satz des Schubertschen Estotrios Opus 100. Es spielt das Beaux-Arts-Trio. Thank you. Das war der erste Satz des Schubertschen S-Dur-Klaviertrios, gespielt vom Beaux-Arts-Trio. Dieser Satz des S-Dur-Trios zeigt die für Schubert so typische hohe Spannung zwischen den Einzelheiten, den Details, die nach Emanzipation streben, und dem großen Atem der Form, der im Grunde keine Abweichung dulden will. Dazu ein Beispiel aus diesem ersten Satz. Allegro, drei Viertel, überwiegend halbe und Viertelnoten. Dieses erste, übrigens fast konventionell wirkende Thema, signalisiert ja zunächst einen Charakter von sehr raschem Temperament, so wie es etwa eine Aufnahme von Serkin mit den Brüdern Busch aus dem Jahre 1935 realisiert. Das zweite Thema dieses Satzes dagegen scheint eher besinnlichen Temperaments. Als Vorklang des zweiten Satzes hat es sogar einen Hauch von Schwermut. So fasst es das Beaux-Arts-Trio auf. Klassische Formkraft nun zeigt sich in Schuberts Musik allenthalben in der Forderung von Strenge der Tempoachsen in den großen Zusammenhängen. Dem Interpreten ist aufgegeben, nicht nur die Detailcharaktere zu erkennen, sondern auch ihre gegenseitige Veränderung, ihre Auseinandersetzung mit dem Zug des Ganzen zu realisieren. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es richtet sich das erste Thema bereits vorausschauend nach dem zweiten, schafft gewissermaßen durch Zeitlassen in einem langsameren Tempo Platz dafür, so das Beaux-Arts-Trio, das denn auch auffallend ruhig den Satz beginnt. Hören Sie hier den Übergang vom ersten zum zweiten Themenkomplex. Schwieriger scheint die andere Möglichkeit zu verwirklichen, dass sich nämlich das zweite Thema nach dem ersten und seinem immanent eigentlich lebhafteren Tempo richtet, so beim Serkin-Trio. Dabei verändert das zweite Thema grundlegend seinen Charakter. Es gewinnt Mozartsche Schwerelosigkeit. Mit einer solchen Entscheidung ist der Weg der Interpretationen vorgezeichnet und zugleich der tiefe Kontrast zwischen diesen beiden Darstellungen gegeben. Die Interpretation des Beaux-Arts-Trios gewinnt Zeit für romantisches Espressivo. Schubert wird sozusagen auf die spätere Romantik hin gedeutet. Die Aufführung vom Serkin-Trio dagegen atmet klassische Kühle, aus der immer wieder wie ein Wunder romantische Wärme hervorbricht. Man möchte hier an André Gides schönen Satz denken: Klassik, das ist gebändigte Romantik. Am Ende der Exposition steht ein Gedanke von dichtester melodischer Intensität, der gewissermaßen Bilanz zieht. Das Beaux-Arts-Trio artikuliert hier ein voll entfaltetes Espressivo. Im schnelleren Zeitmaß des Serkin-Trios klingt diese Stelle zugleich ganz einfach und doch nicht genügsam. Innozentemente hätte Beethoven hier als Anweisung hinzusetzen können. Aus den insgeheim weiter drängenden Kräften dieses Augenblicks geht sodann die gesamte Durchführung des Satzes hervor. Das war das Serkin-Trio, dessen Figuren im Klavierpart wolkenleicht verwehen. Ein durchaus anderes Bild entsteht an dieser Stelle beim Beaux-Arts-Trio. Das Ganze wirkt konkreter, körperhafter. Mit der Gegenüberstellung dieser beiden Extreme der Interpretation, des Beaux-Arts und des Serkin-Trios, sind offenbar zwei Hauptwege der Darstellung vorgezeichnet. Die übrigen abgehörten Aufnahmen ließen sich mühelos als Varianten des einen oder des anderen Weges identifizieren. So steht die Aufführung durch das Istomin-Trio dem Beaux-Arts-Trio nahe, während das Odeon-Trio mit dem Pianisten Håkansson der Auffassung des Serkin-Ensembles zuneigt. Die Entscheidung nun, welche Aufnahme bei diesem Satz vorzuziehen sei, wird von der Antwort auf banal formuliert die Frage abhängen, ob Schubert mehr als Romantiker oder als Klassiker anzusehen ist. Ich neige in diesem Fall vielmehr der Serkinschen, also klassizistischen Interpretation zu, weil ihre innere Spannung, das heißt die der expressiv drängenden Einzelheiten, gegen die bändigende Kraft des großen Zusammenhangs so stark zu vernehmen ist. Man hört beim Serkin-Trio in seinem sehr raschen Tempo die großen Wellenbewegungen des Formverlaufs, auf denen die kleinen Regungen widerstrebend oder auch einverstanden bezogen sind. Hören Sie hier nochmals den ersten Satz ganz. Es spielen Rudolf Serkin Klavier, Adolf Busch Violine, Hermann Busch Cello in einer Aufnahme aus dem Jahre 1935. Das war das Serkin-Trio, Rudolf Serkin Klavier, Adolf Busch Violine und Hermann Busch Cello mit dem ersten Satz des Estor-Trios in einer Aufnahme aus dem Jahre 1935. Im zweiten Satz dieses Trios nun verschieben sich sehr merkwürdig die Perspektiven der Darstellung, denn nun spielt das Serkin-Trio am langsamsten gegenüber den anderen, den neueren Aufnahmen, zum Beispiel des Beaux-Arts und des Odeon-Trios. Hören Sie hier zunächst die zweite Strophe des Andante-Themas vom Beaux-Arts-Trio gespielt. Und hier der gleiche Beginn des zweiten Satzes vom Odeon-Trio. Und nun einen Teil dieses Satzes, gespielt von Rudolf Serkin mit Adolf und Hermann Busch. Das Tempo des Serkin-Trios tendiert hier zum Charakter eines Trauermarsches. Bei Håkansson dagegen ist mehr etwas wie Wanderschritt zu hören. Und das mag wohl in der Tempowahl den Ausschlag geben. Wird hier, und sei es nur in den Gedanken des einen, ein Trauerzug der vielen imaginiert, wie bei Serkin? Oder geht hier einer ganz allein nur so vor sich hin, wie bei Håkansson? Ein Wanderer also. Es scheint mir nun die Håkanssonsche Version hier plausibler, besonders auch wegen der folgenden Charaktere, die ja auf den Beginn zurückwirken. Denn wie sich nun, und das kann man niemals genug würdigen, aus dem Schrittthema zuerst ein wie selbstvergessener Tanz und dann die Geste des kraftvollsten Widerstands entwickelt, das wirkt eben in Håkanssons durchgehaltenem Tempo unproblematischer als bei Serkin, wo das Tanzelement sich hier kaum zu entfalten wagt. Die Fortsetzung seines Themas wirkt wie ein Tanz im Stehen. Freilich, gerade dies könnte hier Serkins Intention sein. Eine Gestalt, die in ihrer Bewegung noch ganz im Bann des ursprünglichen Themas steht. Hören Sie nun zum Abschluss der heutigen Sendung den zweiten Satz ganz vom Odeon-Trio. Dieses Ensemble gibt dem Stück überaus genaue und scharfe Konturen. Gleich anfangs ist ja extrem artikuliert, wie sich die thematische Geste aus dem Kontrast scharfer Staccati und kantabler Melodiebögen bildet. Pathos ist diesem Spiel auch in den dramatischen Partien ganz fremd. Es überzeugt gerade durch seine Schlichtheit. Es wird hier nichts besonders unterstrichen und nichts forciert. Aber diese Musiker schauen dennoch unabgelenkt auf diese uns so nahe und zugleich so ferne, bei jeder Begegnung nur immer rätselhaftere musikalische Sprache. Das Odeon-Trio, Leonard Håkansson, Kurt Gundner, Angelika May, spielt nun den zweiten Satz, das Andante con moto des Schubertschen Es-Dur-Trios.